Telekom Fernsprecher Flughafen Schönefeld Terminal D an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Monitor mit Touchscreen, auf dem die internationalen Telefonnummern angezeigt werden, sowie ein Flying Dutchman Kinderbelustigungshubschrauber, der hier für, ich glaube, 50 Cent in Betrieb gesetzt werden kann und dann bunt aufblinkt und sich irgendwie hin und her bewegt. Auf diesem Gerät ist vermerkt, dass ein Eingriff des Geräts darf nur vom Fachmann vorgenommen werden, vor dem Entfernen der Tür Stecker aus der Netzsteckdose ziehen. Nur für Netzspannung 220 Volt vor Feuchtigkeit schützen. Ansonsten hier noch der Flucht- und Rettungsplan des Terminal D, Übersicht Flughafen Berlin-Schönefeld, Verhalten bei Unfällen, Verhalten im Brandfall, Legende, alles sehr schön angeordnet hier und ansonsten außer einem kleinen Menschen, der am Ohr verletzt ist und einen hellblauen Strohhut mit Gazé-Stoffbespannung trägt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.